hat sich vor nicht langer Zeit, es scheint wie eine Ewigkeit, etwas riss in mir und ist seitdem nicht mehr verheilt. Das ist bis auf den tiefsten Grund, du deckst jeden Schwarz mit deinem Mund und guckst mich mit Liebe, bis ich in deinem Never sein. Kann ich wissen, dass du mich vergisst? Wie kann ich wissen, dass du mich liebst? Wie kann ich jemals wissen, dass du das, wenn ich dich brauch? Sei die Pflanze, die mein Regen trinkt, sei das Meer, in dem mein Strom versinkt. Mit deinem Feuer unter meine Haut, selbst gibt's der Eistau. Ich will ertrinken in deinem Licht, niemals hat sehen an dein Gesicht, deine Seele spüren und ich niemals mehr verlieren. Wie kann ich wissen, dass du mich vergisst? Wie kann ich wissen, dass du mich liebst? Wie kann ich jemals wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauch? Wie kann ich wissen, dass du mich vergisst? Wie kann ich wissen, dass du mich liebst? Wie kann ich jemals wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauch? Leben dich erschlägt, keine Angst, dass dich das Leben lebt. Spürst du nicht, wie dieser Schmerz dich sehen lässt? Spürst du nicht die Kraft in deinem Bauch? Kann ich wissen, dass du mich vergisst? Kann ich wissen, dass du mich liebst? Kann ich immer wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauch? Wissen, dass du mich vergisst? Wie kann ich wissen, dass du mich liebst? Wie kann ich immer wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauch? Wie kann ich wissen, dass du mich vergisst? Wie kann ich wissen, dass du mich liebst? Wie kann ich immer wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauch? Wie kann ich wissen, dass du mich vergisst? Wie kann ich wissen, dass du mich liebst? Wie kann ich immer wissen? Kann ich wissen, dass du mich vergisst? Kann ich wissen, dass du mich vergisst?